Haben Sie schon einmal nachts den Ruf der Wildgänse am Himmel gehört? Klingt er nicht wie Kälte und Einsamkeit? Weckt er nicht Abschied, Wehmut und Unrast zugleich? Ist es nicht genau so, als ob einer das Wort Dezembernebel ausspricht? So sehr treibt er die Menschen zueinander, dieser Ruf. Oder nicht? Bei mir war es so, und davon will ich erzählen. Keine aufregende Geschichte, nein. Vielleicht ein wenig traurig, aber nur zu Anfang. Und auch da scheint es nur so. Aber gewiss liegt viel Trost darin. Davon bin ich überzeugt. Sonst würde ich ja auch keinem zumuten, sich die Geschichte anzuhören, sondern müsste sie für mich behalten. Außerdem werde ich mich kurz fassen und über unwichtige Dinge schnell hinwegzukommen suchen. Im November also. November 1942. An sich könnte ich genauso gut sagen 1813 oder 1916. Nur dürfte ich da nicht von mir erzählen, und das wäre mir unangenehm. Denn Liebesgeschichten anderer Leute erzählen ist irgendwie... Sie verstehen das sicher, nicht wahr? Bleiben wir also bei November 1942. Ich war damals Soldat, frisch gebackener Unteroffizier, 20 Jahre alt. Und mit diesen 20 Jahren und mit meinem Regiment lag ich zu der Zeit in Frankreich in einer schönen Stadt. Der Name tut nichts zur Sache. Aber dass ich dort ein Mädchen kennengelernt hatte, das tut viel zur Sache. Auch dass sie Marie hieß. Sie war Dolmetscherin auf der Kommandantur und sprach sehr gut Deutsch. Ich sprach gar nicht oder nur sehr wenig Französisch. Und da ich außerdem auch noch nichts von richtiger Liebe erfahren hatte, ersetzte ich das alles durch viel Rauheit. Ich glaubte damals, genau wie alle, dass man damit ein guter Soldat sei. Und, naja, das war ja zu der Zeit auch genug. Eines Abends war ich wieder mit Marie im Café gewesen. Wir kannten uns bereits 2 ganze Monate. Und kam beladen mit einer Flasche Cognac, einem kleinen Schwips und viel Mut mit Marie in ihrer Wohnung an. Sie schloss die Tür auf und wollte das Licht anknipsen. Da griff ich nach ihr. Halt, noch kein Licht. Warum? Erst noch ein Kuss im Dunkeln. Aber sie schlüpfte mir aus den Händen. Ich hinter ihr her. Durch das ganze Zimmer ging die Jagd. Ich hatte keine Aussicht, sie zu fangen, denn sie kannte doch das Zimmer, während ich in der Dunkelheit gegen die Möbel stieß. Als sie dann schließlich doch den Lichtschalter wieder erreichte und knipste, stand ich wie ein ertappter Dieb und wurde verlegen in der Helligkeit und in dem fremden Zimmer. Hilflos hielt ich die Flasche Cognac vor mich hin. Marie stand neben dem Lichtschalter an die Wand gelehnt und lachte mich ziemlich spöttisch an. Ach, der Herr Soldat hat also keinen Mut, wenn Licht ist? Doch, du hattest Angst. Aber ja, sicher. Ich darf Angst haben. Ich muss Angst haben. Ich bin ein Mädchen. So. Ja, so. Aber du, du bist doch der Sieger, Monsieur le Soldat. Damit begann sie, meinen Mantel aufzuknöpfen. Ich weiß nicht, warum mich das ärgerte. Lass das. Oh, pardon. Ich denke, merci heißt auf Deutsch danke. Das ärgerte mich noch mehr, aber sie hatte mir inzwischen wenigstens die Flasche abgenommen. So konnte ich den Mantel selbst ausziehen. Das tat ich, aber nun hatte ich den blöden Mantel auf dem Arm und wusste wieder nicht, wohin damit. Im Grunde war ich froh, als sie ihn mir abnahm, und ich wollte nur irgendetwas Nettes sagen. Schönes Zimmer. Feines Land, Monsieur le Soldat. Hm. Quatsch. Doch, doch, das Zimmer einer Frau. Feines Land? Ja. Gut, dann muss Krieg geführt werden. Und wieder wollte ich mich gewaltsam über die Verlegenheit hinwegbringen, aber sie war wieder schneller als ich. Mit einem Sprung stand sie schon in der Ecke beim Klavier, während ich in den Sessel hineinplumpste, vor dem sie gestanden hatte. Pas encore, Monsieur le Soldat. Pas encore. Warum? Was heißt hier pas encore? Weil noch gar kein Krieg erklärt ist, Monsieur le Soldat. Noch nicht erklärt? Der ist ja schon lange gewonnen. Pas encore. Pas encore, ich weiß, Victoire finale, euer schönster Traum. Aber nein, mon cher. Das habe ich jetzt wirklich nicht gemeint. Pas encore. Ich meine, der Krieg zwischen uns beiden, der ist noch nicht erklärt worden. So, und wie wird das gemacht? Nun, man sagt einfach, je t'aime, oder ich liebe dich. Wie oft habe ich das schon zu dir gesagt? Natürlich, ganz gewiss. Aber es war immer so gesprochen, wie du auch zack, zack sagst. So mit Elan, weißt du? Non. Je ne weiß pas. Das glaube ich. Aber wenn du es einmal im Leben richtig sprichst, dann spürst du, was ich meine. Dann ist es... Ach, lass, egal. Un autre santé. Charles. Nein, nein, erst sag. Alors, ich will dir einen Rat geben. Lass immer dein Gesicht fotografieren, wenn du zu jemand sagst, ich liebe dich. Ja und? Und wenn das Gesicht dann einmal so aussieht, als ob du ganz traurig bist, verstehst du? So. Weißt du, trist. So von innen her, trist. Dann... Dann? Dann ist der Krieg erklärt, Monsieur le Soldat. Es ist immer wie Schmerz, ein wenig. Was? Glück, Liebe, Monsieur le Soldat. Ach, Quatsch. Aber wenn du jetzt nochmal Monsieur le Soldat zu mir sagst, dann hast du Krieg in der Bude, das kann ich dir verraten. Prost! Prost! Ex, zur Strafe, Ex. Austrinken. Strafe ist schön, ja? Ja, wenn's Cognac ist, klar. Nein, ich meine Strafe geben. Das verstehe ich nicht. Warum klipperst du nicht weiter? Spiel doch noch was. Non, mon cher, jetzt nicht. Also wohnen tust du jedenfalls prima. Alles deine eigenen Möbel? Ja, von meiner Mutter noch. Von deiner Mutter? Ja. Bist du erstaunt, dass ich eine hatte? Nein, nein. Ich meine, lebt sie noch? Sie ist tot. Weißt du das denn nicht? Woher soll ich das wissen? Hast du mir jemals etwas über dich erzählt? Also los, erzähl doch mal was. Und du? Ich weiß von dir noch viel weniger, Mosche. Ja, sag mal 1:1. Oh, nein, nein, Mosche. Du bist ein Soldat. Und das ist immer ein... Inconnu, ein wenig... Eine... Wie sagt ihr doch... Oh, ich weiß, getarnt. Ein wenig ein getarnter Mensch. Das ist es. Och. Fasche, böse. Oh komm, sei nicht böse. Ihr seid ja wenigstens noch die Besten von allen, ihr Deutschen. Hm, die besten Soldaten, das merkst du auch schon. Am besten getarnt. Aber ihr erzählt wenigstens schöne Märchen aus eurem Leben. Das heißt, nein, die Märchen sind nicht schön, aber dass ihr sie erzählt, das ist schön. Weißt du? Oh, hör doch schon auf. Weißt du, warum das schön ist? Gib mir doch mal die Flasche. Ja, bitte. Weil ihr selbst an diese Märchen glaubt. An was für Märchen eigentlich? Viel Sentiment und viel Stolz auf... Gott sei Dank, ja. Viel Stolz auf arme Sachen. Arbeit, Strapazen, zack, zack, Hunger und sowas. Wie war das? Ja, wir lieben euch dann sehr, wenn ihr davon erzählt, weil... Verzichte, vielen Dank. Es ist so rührend, wenn ihr stolz seid. Rührend? Ja, es sind ja alle Sachen, um die ihr traurig sein müsst. Ihr wisst das nur nicht. Oder ihr wisst das nicht, dass man nämlich stolz sein darf auf Härten, die man durchgestanden hat. Oh, steht das in euren Schulbüchern? Ach, du bist eben Französin. Non, monsieur le soldat. Ich bin eine Frau. Ja, aber eine französische Frau. Oui. Quel malheur, n'est-ce pas? Sag mal, was ist eigentlich los mit dir heute? Willst du mich rausekeln? Das kannst du einfacher haben. Non, mon cher. Komm, verzeih mir ein wenig. Wenn sie diesen Ton anschlug, war ich vollkommen hilflos. Und nun kam sie auch noch herüber und setzte sich auf die Armlehne meines Sessels, streichelte meinen Kopf. Manchmal war es eben doch schwer, nicht zu verraten, wie weich man war. Es hätte doch gar nicht zum Bild eines guten Soldaten gepasst, nicht wahr? Du Liebe, rausekeln. Mein Guter, wenn du wüsstest, wie sehr ich dich festhalten will. Weißt du, immer ist mir so, wenn ich einen Soldaten sehe. Nur bei dir ist es ganz schlimm mit mir. Jetzt musste ich aufpassen. Beinahe hätte meine Hand dankbar ihren Arm gestreichelt. Wie gut, dass ich es nicht tat. Wie gut, dass ich ein eiserner Soldat blieb. Wenn ich einen Soldaten sehe, dann ist es, als ob ich ihn festhalten müsste. Retten. Verstehst du? Bei unseren Französischen war es so, bei den Engländern und auch bei euch. Ja, richtig. Du hast hier Soldaten aller Nationen studiert. Ja. Siehst du? Eine französische Frau. Und noch dazu eine, die auf der Kommandantur arbeitet. Sie war aufgestanden und drehte mir den Rücken zu. Nicht lange, dann hatte sie sich wieder in der Gewalt. Also doch ein Grand Malheur, wie? Aber das ist doch alles egal. Es geht mich ja auch nichts an. Nein, wirklich nicht. Oh, schade. Es ist doch gar nicht deutsch, Monsieur le Soldat. Wieso? Komm, mon cher. Prost für alle Soldaten! Das ist nicht sehr schmeichelhaft für mich. Dasselbe habe ich gestern bei den Damen in der Rue de la Paix gehört. Na, egal. Prost. Und das ist nicht sehr schmeichelhaft für mich. Was? Dass ich dort gewesen bin? Nein. Aber dass du hier bei mir davon sprichst. Und daran bist du doch selbst schuld. Mit deinem blöden Trinkspruch. Außerdem war ich nur zum Saufen dort. Voll wie 1000 Mann waren wir. Unteroffizier Jax hat mit der 08 durch die Decke geknallt. Du, das Theater, das hättest du... Na, egal. Prost. Erzähl. Naja, das Theater, wie die alle im Hemd und so die Treppe runtergeflitzt kamen. Und ich meine von dir. Du sollst von dir erzählen, du Inconnu. Von deinem Leben. Du weißt doch. Wegen Tarnung. Ach so. Marie, ich will dir was sagen. Von meinem Leben weiß ich nur das heute. Gestern? Auf der Schulbank? Wann war das? Vor 3 Jahren oder vor 300? Das war nicht ich, das war ein anderer. Ich war 2-mal in Russland mit meiner Division. Und wer von da zurückkommt, der ist immer ein anderer. Aber doch Gott, das verstehst du doch gar nicht, Prost. Jedenfalls... Heute zählt nur das Leben, das noch kommt. Und davon, Marie, davon kann ich dir nichts erzählen, weil ich selbst nichts davon weiß. Russland gestern und Russland... Sie starrte mich an wie ein ängstliches Kind, und das konnte ich nicht ertragen. Ich merkte, dass ich sie erschreckt hatte. Das machte mich schuldbewusst. Und dadurch wurde ich natürlich noch heftiger. Oder soll ich dir tatsächlich von Russland erzählen? Ja? Davon bin ich voll bis hier oben hin. Sogar meine Träume sind voll davon. Oh, mon cher, bitte nicht. Jetzt konnte auch sie es nicht mehr ertragen. Sie sprang zu mir her wie gehetzt, drückte meinen Kopf heftig an ihre Brust, aber es war nicht mehr aufzuhalten in mir. Das Einzige, was mir gelang, war die Flucht in bissigen Humor. Die Russen, die haben 3 Arme und 4 Beine und nur ein Auge. Und das haben sie mitten im Bauch. Ja, so. Willst du noch mehr hören? Bitte ganz nach Berlin. Alles ist rot dort, sogar die Säuglinge, die kommen da schon rot auf die Welt. Noch mehr, ja? Jetzt versuchte sie ein Lächeln und drehte das Radio an. Das Warten, bis der Apparat warm wurde, machte mich nervös. Tja, Musik ist da auch. Alles wie im Kino. Es steht ein Soldat am Wolgastrand. Alles ganz genauso. Das singen die jetzt in Stalingrad, Tag und Nacht. Bitte, mon cher, hör auf. Ich versuchte zu tanzen, aber ich kam gar nicht dazu. Ist verboten. Dreh ihm den Hals um. Zack, zack. Gut, dann dreh ich weiter. Auch das noch. Und dabei hatte mich der Cognac doch schon gerade genug gepackt. Ich musste den Kopf in meine Hände stützen. Nicht, dass ich betrunken war, nein, nein, nur ich konnte mich nicht mehr so wehren gegen das Weichwerden. Als ich aufsah, stand Marie neben mir und mein Blick tastete sich ihre Hüfte hinauf. Marie, ich liebe dich. Komma? Ich liebe dich! Zack, zack, da, da, da, da, da, da! Marie, ich will heute bei dir bleiben. Non, mon cher. Unmöglich. Heute nicht. Heute nicht. Heute nicht. Das höre ich jetzt schon seit Monaten. Warum eigentlich? Psst. Weil ich... Je te dois une heure de bonheur, une heure de joie, une heure d'amour. Pour toi, depuis le long jour. Das verstehst du nicht, mon cher. Doch, weil du nicht glaubst, dass ich dich liebe. Oh. Du wolltest doch alle Soldaten retten und festhalten. Alle? Alle ist leichter als einen, wenn man den einen richtig... Na? Na, na? Ausreden. Oh ja, gewiss, mon cher. Heute weiß ich, warum sie von mir wegging und mir den Rücken zudrehte. Aber damals, naja, ich war eben 20 und Soldat. Und ein Soldat muss doch hart sein. Dass es aber nicht Härte, sondern ganz einfach Trotz war. Wie hätte ich das damals schon wissen sollen? Jedenfalls stand ich auf und sagte sehr, naja, eben sehr trotzig. Dann geh ich. Sie rührte sich nicht. Da nahm ich meine Mütze, hängte den Mantel um die Schulter und ging tatsächlich bis zur Tür. Dort überkam mich noch mehr der Trotz. Zur Rue de la Paix gehe ich. Hätte sie mir jetzt mit gleicher Münze heimgezahlt, aber nein. Sie drehte sich nur um und sah mich an, ohne ein Wort zu sagen. Und das sollte ich aushalten? Oh ja, ich sehe Ihren traurigen Blick, meine Dame. Alles Herz, klar. Herz, Theater, Mitleid vielleicht. Vielen Dank für die Blumen, hab keinen Bedarf an solchen Sachen. Hätte sie doch irgendetwas gesagt. Hätte sie mich angeschrien. Aber nein, sie schloss nur die Augen. Oh Gott, ja, wie zart die Frauenseele. Wenn sie es wirklich wäre, dann gäbe sie einem etwas mit auf den Weg in diesen Dreck. Ich will dir etwas sagen, Marie. Ich, wenn ich eine Frau wäre, ich würde sogar lieber heucheln, wenn vor mir ein Mann stände. Ein Mann, der am nächsten Morgen dahin zurück soll. Bei klarem Verstand dahin zurück. Compris? Nach Russland? Zurück? Quand? Verzeih, wann? Morgen? Morgen schon. Nun war ich doch ein schlechter Soldat. Niemand durfte erfahren, dass wir am nächsten Tag wieder nach Russland gehen sollten. Jetzt hatte ich aber keine Zeit, darüber nachzudenken, dass ich ein schlechter Soldat war. Denn Marie schwankte und ich musste sie halten. Behutsam ließ ich sie auf die Couch niedergleiten. Hast du vielleicht geglaubt, wir blieben bis in aller Ewigkeit hier wie Gott in Frankreich? Bitte verzeih mir, mon cher. Alles... Die ganzen Wochen habe ich dich belogen. Belogen? Ja, mon cher. Auch mich selbst habe ich betrogen. Marie. Oui, mon cher. Je t'aime. Ich liebe dich. Wie ich noch niemals habe einen Mann so sehr richtig geliebt. Und da spricht die Welt von eurem berühmten Savoir-vivre. Ich wollte es dir niemals verraten. Nur dann, wenn du auch mich lieben würdest. Es muss schrecklich sein für eine Frau, wenn ein Mann weiß, dass sie ihn liebt. Ach, das ist doch... Doch, Cherie, es ist schrecklich, wenn dieser Mann die Frau nicht auch so liebt. Aber Liebes, das ist doch... Bitte, sag nichts darüber. Ich weiß das besser. Jetzt ist es ja auch egal. Komm, jetzt weißt du es. Und es ist gut so. Wie sagst du? Savoir vivre? Nein. Faire vivre. komm. Alles war plötzlich anders. Der Abschied war jetzt mit uns im Raum. Marie nahm meinen Arm, ganz anders als sonst. Sie führte mich zu einem Sessel, küsste mich, und auch das ganz anders als sonst. Wie verändert doch alles war. Mir war, als träumte ich, oder als lebten wir, Marie das Zimmer und ich, tief unter Wasser. Ein Geräusch von draußen rief uns zurück. Was? Was ist das? Es ist draußen. Ich werde das Fenster öffnen. Moment, ich mache erst das Licht aus. Und dann standen wir beide vor dem matthellen Viereck des offenen Fensters und lauschten. Das Wasser war. Ja, Wildgänse. Wildgänse. Haben Sie schon einmal nachts den Ruf der Wildgänse am Himmel gehört? Klingt er nicht wie Kälte und Einsamkeit? Weckt er nicht Abschied, Wehmut und Unrast zugleich? Ist es nicht genau so, als ob einer das Wort Dezembernebel ausspricht? So sehr treibt er die Menschen zueinander, damals uns, Marie und mich. Marie, ich weiß, ich werde nie mehr von dir loskommen. Auch wenn ich dich nicht wiedersehe. Wenn, ich weiß das jetzt. Und mir ist es, als wäre ich traurig und glücklich zugleich. Ein Schmerz, weißt du, aber er tut nicht richtig weh. Es ist wie... Partir, c'est toujours un peu mourir. Ist... Immer ein wenig sterben? Was? Partir. Was heißt Partir? Abreisen, Abschied nehmen, wegfahren. Mit diesen Worten schloss sie das Fenster und verdunkelte es. Ich stand in der Dunkelheit des Zimmers. Ganz fern hörte ich noch immer den Ruf der Wildgänse. Marie. Schau. Ich weiß ganz sicher, ich kann keine andere Frau mehr lieb haben. Nur dich. Ich fühle es jetzt. Jetzt, wo ich weg muss. In diesem Augenblick ertappte mich das Licht. Marie hatte es angeknipst. Unwillkürlich legte ich meine Hand über die Augen. Marie kam herbei, nahm meine Hand herunter und sah mir in die Augen, als suche sie etwas darin. Ja, mon cher. Siehst du? Was? Dein Gesicht. Liebe ist immer ein wenig wie Schmerz. Ich glaube dir jetzt. Und die Tarnung? Weg. Perdu. Ich kenne dich jetzt 1000 Jahre. Und ein großer Übermut packte mich. Irgendwie musste sich der Krampf von Glück und Schmerz in mir ja Raum schaffen. 1000 Jahre schon? Und ich weiß von dir noch gar nichts. Dann wird es aber höchste Zeit. Also los, fang mal an. Meine Mutter war eine sehr reiche Frau. Marie ging es wohl genau wie mir. Auch sie übersetzte nachdrücklich alle Spannung in Ausgelassenheit. Und während sie auf der Couch das Bett zu machen begann, ging sie auf meinen Ton ein. Ja, eine sehr, sehr reiche Frau. Aber trotzdem war sie eine Dame. Was? Sowieso? Wieso trotzdem? Sie ging von ihrem reichen Manne fort und lebte als arme Frau weiter. Liebte die Dame den Herrn denn nicht? Nein. Welches Glück, dass ich arm bin. Eine ganze Nacht voll Dunkelheit und Glück gehörte uns. Am anderen Morgen, ich hatte Urlaub bis zum Wecken, ging es fort, mit Ross und Mann und Wagen, nach Russland. Immer näher fuhren wir heran an das, was dort für uns bereitet war. In Russland. Was hatte Marie gesagt? Partir, c'est toujours un peu mourir. Aber mir war, als wäre es nur für die anderen gültig, dieses Sprichwort. Mourir? Nein, ich lebte. Ich lebte, wie ich noch nie in meinem Leben es gespürt hatte. So viel Glück und Erinnerung trug ich mit mir auf der Fahrt. Auf solcher Fahrt. Später jedoch verblasste sie, die Erinnerung neben den grellen Bildern der Front, und es trat an ihre Stelle immer mehr die Sehnsucht. Und immer mehr verstand ich, wie recht Marie hatte, als sie sagte: Partir, c'est toujours un peu mourir. Ein Soldat in Russland. Das ist wie Einsamkeit auf einer großen Scholle im unendlichen Weltmeer. Wie gut, dass ich damals nie Gelegenheit hatte, Wildgänse zu hören. Die Sehnsucht hätte mich dann wohl umgeworfen. So aber trug sie mich und füllte mich nicht mit Qual, sondern mit Glück. Zwar wehem Glück, aber eben doch Glück. Machte mich fest, hüllte mich ein. Auch wenn ich das Schlimmste sehen musste. Auch wenn mich die Kraft verlassen wollte, das zu tragen. Auch wenn mich die nackte Angst packte und mich schüttelte und meine Waffe sich gegen mein eigenes Bein oder gegen meinen eigenen Arm richten wollte. Und auch, als es dann kam, das lang gefürchtete, das zornige, grelle vor mir am Boden. Grenzenlose Stille stand um mich her für die Dauer eines Herzschlages, weil es mich einhüllte. Glück ist immer ein wenig wie Schmerz, du Liebe. Dann fiel ich in die Stille hinein auf mein blutendes Gesicht. Als ich wach wurde, lag ich auf dem Rücken. Aber ich wusste nicht, ob ich wach war, denn ich lag immer noch in der tiefen Stille. War das der Tod, dieses lautlose Erwachen? Nein, nein, denn sie war ja mit mir aufgewacht, die Erinnerung. Marie. Marie. Marie. Ja, ich bin hier. Marie? Maria. Ja. Ich bin Schwester Maria. Haben Sie einen Wunsch, Herr Unteroffizier? Wo bin ich denn? Im Kriegslazarett, in Warschau. Warschau? Ja. Ja, mein Gott, wie... Sie waren viele Tage ohne Bewusstsein. Aber jetzt haben Sie das Schlimmste überstanden. Ich muss den Stabsarzt rufen. Er will sofort Nachricht haben, wenn Sie zu sich kommen. Jetzt? In der Nacht? Es ist nicht Nacht. Es ist 2 Uhr mittags. Was? Ja, der Verband... Meine Hände! Was ist mit meinen Händen? Ruhig. Bitte bleiben Sie ruhig. Sie müssen nicht erschrecken, Herr Unteroffizier. Meine Hände! Die sind nur angebunden. Warum? Sie wollten immer den Verband abreißen. Es war zu gefährlich. Welchen Verband? Sind meine Hände... Nein. Ihr Gesicht ist verletzt. Vor allem müssen jetzt die Augen noch vor Licht geschützt bleiben, nach der Operation. Jetzt kann ich Ihnen die Hände natürlich losbinden. Kommen Sie. Aber bitte nicht den Verband berühren. Wollen Sie mir das versprechen? Ja, natürlich, ja. So. Ja. So. Und nun sage ich schnell dem Herrn Stabsarzt Bescheid. Eine halbe Minute nur. Ja, ich bin gleich wieder da. Aber brav sein. Hören Sie? Ja. So lag ich für einen Augenblick allein. Und das Bewusstsein kam nun ganz zurück. Wie hatte ich nur glauben können, es sei Nacht? Jetzt hörte ich all die Stimmen, die der Tag hat. Und der beste Beweis? Vogelstimmen. Das Fenster war wohl auf. Ja, ganz sicher stand es offen. Mir war's, als könnte ich die Sonne hören, die auf feinen Staubstrahlen hereingeigte. Später habe ich erfahren, dass niemals Sonne durch dieses Fenster kommt. Es liegt auf der Nordseite. Außerdem steht eine hohe Backsteinwand davor. Und noch mehr habe ich später erfahren, in den langen Monaten, die ich in diesem Zimmer verbringen sollte. Ich will es nicht alles schildern. Wozu? Genug, dass ich es selber erfahren musste. Mit meinen Händen. Sie tasteten das Gesicht ab. ein Gesicht, das kein Menschengesicht mehr war. Und sie tasteten es immer wieder ab. Wochenlang trug ich den Arm vor das Gesicht gebunden, damit sein Fleisch in meinem Gesicht festwuchs. Als es abgetrennt war, tasteten die Hände das Stück Armfleisch ab, das nun meine Nase war. Nach jeder neuen Plastik des Chirurgen tasteten sie mit neuer Hoffnung in dem Gesicht herum. Aber nur, um immer wieder von Neuem hoffnungslos herabzusinken, da doch kein Mensch ein Menschenantlitz erschaffen kann. Jedenfalls nicht aus Fleisch und Blut. So dürfen Sie nicht sprechen, Herr Feldwebel. Tja, ich war inzwischen Feldwebel geworden. Lazarettwebel, wie ich mich selbst nannte. Und in meinem Nachttischkasten lagen kleine Schachteln mit Orten und dazugehörigen Urkunden. Ich weiß nicht welche, denn ich habe die Schachteln nie geöffnet. Den Mut dürfen Sie nie verlieren. Schon gut, Schwester Maria. Dr. Schröder ist der reine Zauberer mit seinen Gesichtsplastiken. Der beste, den wir in Deutschland haben. Er hat hier schon Sachen gemacht in den Jahren. Ob er wohl manchmal von den Gesichtern träumt, die er gemacht hat? Was sagen Sie da? Nichts. Schon gut, Schwester Maria. Ich weiß, Sie meinen es gut, aber es ist nicht nötig. Das Einzige, was ich noch tun kann, ist mich damit abfinden, dass mein Gesicht eine hässliche Grimasse sein wird. Für immer. Eine vom Zufall gezeugte Grimasse. Aber warten Sie doch erst ab. Warten? Worauf? Bis Sie mit Ihren Augen sehen, wie alles geworden ist und wie es sich weiterentwickelt von Mal zu Mal. Nein. Davor habe ich doch Angst, Schwester. Ich hab Angst vor dem Spiegel. Wissen Sie, dass ich manchmal sogar irgendwie dankbar bin für die Augenverletzung? Dass ich so lange nichts zu sehen brauche? Es liegt etwas wie Barmherzigkeit darin. Ich habe wirklich manchmal das Gefühl, dass Sie sich in Ihrer Vorstellung ein gar zu schlimmes Bild von Ihrem Gesicht machen. Ich finde... Nein. Ich sagte immer nein, wenn Sie mir einreden wollte, mein Gesicht sei gar nicht so hässlich. Aber ich tat es im Grunde nur, damit sie mir widersprechen sollte. Das tat gut. Damit betrog ich mich für Augenblicke. Später meine Hand, die deckte den Betrug auf. Die war unbestechlich. Am schlimmsten aber waren die Nächte. Ich lag jetzt allein in den Nächten, ohne Nachtwache. Und in der Stille kam die Sehnsucht auf mich zu, mit den Resten der Erinnerung. Wie gut, dass die Backsteinwand vor dem Fenster stand. Den Ruf der Wildgänse gar vielleicht hören in diesen Nächten. Wo hätte ich die Kraft hernehmen sollen? In all den Nächten tat ich doch nichts anderes als die Sehnsucht abtöten in mir. Aber wenn ich auch die Sehnsucht tötete, die Sucht zu sehen, wiederzusehen, so doch nie die Erinnerung. Die lebte in der Stille der Nächte auf. Ich sprach mit ihr. Was ich sagen wollte, das sagte ich ihr. Das konnte ich. Aber ihr konnte ich nichts anderes zu sprechen abverlangen, als die Erinnerung trug. Und es führte doch jedes Gespräch immer zu meinem Gesicht zurück. Zu dem Gesicht, das eine Wiederkehr für alle Zeit verbot. Manchmal in meinen Träumen sah ich den Erzengel, wie er das erste Menschenpaar aus dem Garten vertrieb. Und anstelle des flammenden Schwertes hielt er mein Gesicht emporgereckt. Flammen waren keine daran. Aber wenn Eva zurückschaute, sah ich, wie das Entsetzen sie im Lauf zusammenkrümmte. Aber ich sprach mit ihr. Mit Marie. Trotz allem. Immer wieder. Marie. Du. Marie. Savoir vivre. Marie. Hörst du? Non, mon cher. Faire vivre. Komm. Nein. Komm. Nein. Komm. Nein. Komm. Nein. Es muss schrecklich sein. Oui, mon cher. Es muss schrecklich sein, wenn dieser Mann die Frau nicht auch so liebt. Dieser Mann? Auch so liebt. dieser Mann? Auch so lieb, auch so lieb, auch so lieb, auch so lieb. Dieser Mann. Dieser Mann mit diesem Gesicht. In die Rue de la Paix. Chérie. Marie, ich liebe dich so. Lass immer dein Gesicht fotografieren, wenn du... Aufhören! Aufhören! So waren die Nächte. Da half kein Verband vor den Augen. Im Gegenteil. Und tagsüber brauchte ich dann immer mehr Selbstbetrug. Und immer wieder sprach ich mit der guten Schwester Maria, um ihren Widerspruch zu hören. Wäre ich ein Frauenkenner gewesen, so hätte ich wohl wissen müssen, was daraus entstand. Aber ich war nur Egoist im Schmerz. Merkte nicht, dass es längst kein leerer Widerspruch mehr war bei ihr. Woher hätte ich damals auch schon wissen können, dass es für eine Frau, die liebt, keine Hässlichkeit gibt? Ich durfte Spaziergänge machen und nur sie begleitete mich. Aber nie habe ich gemerkt, was sie empfand. Für mich gab es doch nur die eine Frau. Und die Erinnerung an sie machte mich stumpf gegen jede Strahlung. Ich erzählte Schwester Maria von meinen Nächten. Und sie blieb von da an jede Nacht bis zum Morgengrauen in meinem Zimmer auf einem Stuhl. Soll ich lesen? Ja. Aus November von Flaubert. In der Kirche betrachtete ich den nackten Menschenleib am Kreuz. Und ich richtete seinen Kopf auf. Ich hob die eingesunkenen Flanken. Ich gab all seinen Gliedern die Farbe wieder. Ich ließ ihn die Augen aufschlagen. Er erstand vor mir als ein schöner Mann mit feurigem Blick. Ich löste ihn vom Kreuz und ließ ihn zu mir herabsteigen auf den Altar. Schläfst du, Karl? Nein. Wie spät ist es? 3 Uhr vorbei. Ob's schon hell ist draußen? Aber nein, Karl. Jetzt im November. Diese trockene Hitze hier im Zimmer. Man erstickt ja förmlich. Ist eigentlich noch Voralarm? Schon lange Entwarnung. Trotzdem müssen wir das Licht ausmachen, wenn du das Fenster öffnen willst. Moment. So. Aus. Das verscheucht die Gespenster. Die frische Nachtluft. Karl. Ja. Hab ich dir denn die Gespenster nicht ein wenig verscheuchen können? Karl. Doch, doch. Karl, ich könnte dir mehr sein. Maria? Du gehst nun so bald weg und... Und? Ich kann mir nicht mehr vorstellen, wie es ohne dich sein soll. Ich möchte immer um dich sein, Karl. Es wird schon irgendwie gehen, Maria. Irgendwie werde ich schon mit mir fertig werden. Du ja. Aber ich, Karl. Du? Ja. Aber das ist doch nicht möglich. Du kannst doch nicht einen Menschen wie mich mit einem solchen Warum tust du mir immer so weh? Das ist doch nur Mitleid. Nein, schon lange nicht mehr. Maria. Sei nicht böse, Karl. Ich wollte es dir niemals sagen, aber ich kann einfach nicht mehr. Meine Nerven sind vollkommen kaputt. Wie lange habe ich schon nicht mehr richtig eine Nacht geschlafen? Bitte sei nicht böse. Aber nein, Maria, ich bin doch nicht böse. Nur, ich kann es noch nicht glauben, das kommt so... Karl. Ja? Kannst du gar nicht ein wenig, nur ein wenig lieb zu mir sein? Ich kann nicht mehr, Karl. Die letzten Wochen neben dir, immer verbergen, was man fühlt. Nimm mich in deine Arme, Karl. Einmal nur. Dann will ich wieder. Dein Gesicht ist ja nass. Halt mich ganz fest. Nur dieses eine Mal. Bald wirst du von hier weggehen und... Hast du Angst vor dem Abschied? Halt mich ganz fest. Partir, c'est toujours un peu mourir. Küss mich einmal. Mit diesem Gesicht? Küss mich, bitte. Karl, glaubst du nicht, dass du mich langsam etwas lieb gewinnen könntest? Doch, Maria. Ja, ich glaube sogar, ich bin nur jetzt, es ist so überraschend für mich. Die Freude und... Nur ein klein wenig. Dann werde ich keine Angst haben. Angst? Wovor? Vor der Zukunft, Karl. Dann bleibe ich bei dir und du wirst... Mit dem Gesicht. Meine Liebe ist doch hier gewachsen. Mit deinem Gesicht zusammen. Glaub mir doch. Ja, Maria, ich glaub dir. Ich mag dich wirklich. Und ich freue mich ja so, dass es für mich überhaupt noch so etwas gibt. Nur, Maria, du weißt, dass ich die andere immer lieb haben werde und... Ich weiß es, ja. Vielleicht sogar mehr als dich, Maria. Weil ich doch nie mehr zu ihr gehen kann. Es macht nichts, Karl. Ich werde dir helfen. Das ist mir genug. Wie schwer es ist, eine Liebe in sich niederzuhalten. Wer weiß das besser als ich? Komm, Maria. Nein, nein, lass das Fenster ruhig offen. Vorlesen sollst du mir heute nicht mehr. Lass mich in deinem Arm einschlafen, Maria. Du hast mich so froh gemacht. Ich glaube, ich werde zum ersten Mal wieder tief und ruhig schlafen. Wie ein Stein im Moos. Horch mal, was ist das? Wildgänse. Was ist? Karl, was hast du? Karl! So hatten mich wieder einmal die Wildgänse abgerufen. Zu Marie. Wenige Tage später wurde ich aus dem Lazarett entlassen. Die weitere Behandlung sollte zu Hause gemacht werden. Es war gut für Schwester Maria, dass ich wegkam. Ich habe nicht den Versuch gemacht, ihr etwas zu erklären. Aber sie versteht es schon. Denn irgendwie geht es ihr mit ihrer Liebe wie mir. Nur mit dem Ruf der Wildgänse nicht. Wenn sie ihn hört, wird sich ihre Sonne jedes Mal verdunkeln. Und sie wird den Ruf meiden. Anders bei mir. Ich sitze seither jede Nacht zu Hause vor der Tür, wenn die Gänse ziehen und wenn sie wiederkehren. Denn ihr Ruf lässt meine Sonne hell werden in mir. All die Jahre seither, im Herbst und im Frühling. Und vor allem, seit ich weiß, dass ich für immer blind bin.